Abschnitt 44 aus die Onyxschale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyxschale von Victor Aboiteux. Von den Ewigkeiten. Im Triclinium jener Villa zu Tribur begann der Abend zu dunkeln. Die vier Freunde, Aulus, Manlius, Lucilius und Archias, der Dichter, die auf roten Kissen um den Tisch lagen, waren verstummt und spielten zerstreut mit den Resten des Mahles. An den Säulen der Halle, von der aus man in die Ebene und über das kaiserliche Rom hinsehen konnte, regten sich die Vorhänge kaum in dem schwülen Atem der beginnenden Sommernacht. Da brachte die nackte Sklavin Parmenis die brennenden Lampen und stellte sie auf hohe Bronzeständer um den Tisch und holte eine silberne Kanne und goss in die Schalen der Genossen den schweren griechischen Wein des Nachtisches. Und das Gespräch belebte sich wieder und ging wieder um die großen Angelegenheiten der Welt, um das kaiserliche Rom da unten und um das Schicksal der Zeit. Aulus sagte, merkt ihr es nicht, dass es mit den Göttern zu Ende geht und mit jenem großen Rom da unten, dem Sitz aller Götter? Die Helden starben aus, die Tempel stehen leer, die Welt ward müde und gemein. Der Kaiser selbst, der über uns herrscht, zeigt er uns nicht, wie schnell es niedergeht? Sein Vater noch trug den eisernen römischen Namen Aenobarbus und er tanzte den Chorreigen mit syrischen Mädchen. Manlius sagte, sei es wie es sei, so geht es doch vorüber. Aber ewig bleibt Rom, das weiß ich, das glaube ich, weil es in den Büchern der Sibylle steht. Ewig werden unsere Tempel sein und ewig die Macht der kapitolinischen Götter. Lucilius sagte, warum sollten Götter ewig sein? Hörten wir nicht von Göttern, deren Herrschaft vergangen ist? Von Osiris und Astarte. Und vor diesen Göttern waren andere, von denen nichts mehr ist. Wir wissen nicht einmal, wie sie hießen, und nur dem Träumenden melden sie sich in den Schauern der Mitternächte. Aber ewig ist die Wissenschaft, dass die Erde eine Scheibe ist, schwimmend in der Unendlichkeit des Ozeans, dass die Sonne so groß fast ist wie der Peloponnes. Das ist ewig, das sind die Wahrheiten, an denen kein Jahrtausend rühren wird. Der vierte von den Freunden, Archias, der Dichter, hatte noch nichts gesagt, und die anderen sahen zu ihm hin und warteten. Er aber spielte mit einer Rose und zerblätterte sie, und bei jedem Rosenblatt, das auf den weißen Marmor des Tisches fiel, sagte er leise einen griechischen Mädchennamen. Eucharis, Önonoe, Arkadissa, Parmenis, Helena, Hippodameia, Xanthe. Von draußen her ertönte gedämpftes Sprechen und der Schall eiliger Schritte, aber niemand achtete darauf. Auch dass die Luft immer schwerer und heißer geworden war, merkte niemand an dem Tisch, wo die Bronzelampen zweideutige Lichter über die Verwüstung der Fruchtschalen warfen und über die ziselierten Becher aus korinthischem Erz. Die nackte Sklavin Parmenis wurde dreist. Sie kam an den Tisch und nahm sich eine Feige, ohne um Erlaubnis zu fragen. Dabei lächelte sie, denn sie hatte ihren Namen unter des Archias Rosenblätternamen gehört. Und noch einmal wollte Manlius beginnen von der Ewigkeit Roms und seiner Götter. Aber er hatte den Mund noch nicht geöffnet, als der Hausmeister eintrat und mit bleichem Gesichte sagte, »Herren, kommt her, unter die Säulen und seht, was mit der Stadt Rom geschieht!« Aulus, Manlius und Lucilius erhoben sich von ihren Lagern, traten in die Säulenhalle und sahen in die Nacht hinaus. Da lag das kaiserliche Rom Neros in breiten Feuersbrünsten, vom Janiculus bis zu den Gärten des Lucullus. Die Armenviertel am Aventin lohten wie Holz im Ofen. In den Niederungen wälzten sich wütende Rauchmassen, die drohender aussahen als die Flammen. Und die Tempel der heiligen Götter auf den Hügeln waren verlassen und streckten feurige Arme zum Himmel auf, wie hilfeflehend. In der Säulenhalle die drei Freunde sagten nichts. Sie hatten die Hände gegenseitig gefasst und sahen schweigend das Ende einer Welt. Archias, der Dichter, war auf dem Lager am Tische liegen geblieben und hatte die nackte Parmenis zu sich gezogen. Er zwang sie in wilder Umschlingung, und durch die schwüle Stille der Stunde hörte man seinen heißen Atem flüstern. Deine Brüste, ewig. Ende von Abschnitt 44.